Sie sind ein alter Mann, der noch in Begriffen wie Nationen und Völker denkt. Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker, es gibt keine Russen, es gibt keine Araber, es gibt keine dritte Welt, es gibt keinen Westen. Es gibt nur ein einziges, großes, holistisches System der Systeme. Ein riesiges, ungeheuer mächtiges, verflochtenes, sich gegenseitig beeinflussendes, multivariables, multinationales Dominion von Dollar. Die Welt besteht aus einer Gruppe von Konzernen. Sie unterliegt bestimmten Gesetzen, unwandelbaren Gesetzen der Wirtschaft. Die Welt ist ein Geschäft. Und Wegler über Amerika, Demokratie. Es gibt kein Amerika. Es gibt kein Demokratie. Es gibt nur Hardware und ITT und AT&T und Union Carbide und XX. Das sind die Nationen der Welt heutzutage. Den Takt.